Sie haben Witz, Wladimir Nikolajewitsch. Sie haben Humor und Mut, mehr als ich Ihnen je zugetraut hätte. Mit Humor hat diese Verzweiflungstat wenig zu tun. Und der Mut zu einem solchen Wagnis kommt nur aus der völligen Ausweglosigkeit meiner Lage. Oh, ich finde es großartig, wenn einer sich heutzutage noch so etwas Romantisches einfallen lässt. Meinen Beistand jedenfalls sollen Sie haben. Ich wage Ihr Anerbieten wörtlich zu nehmen, Andrej Semjonitsch. Sie kennen doch den volkstümlichen Ausdruck... Natürlich, Sie brauchen Trauzeugen, Sie suchen Beiständer. Nummer eins bin also ich und Nummer zwei... Haha, nichts leichter als das, hören Sie? Es gibt doch noch Mannsbilder, die etwas riskieren. Da, schauen Sie durchs Fenster. Wer seinen Schlitten so halsbrecherisch durch die Schneewehen sausen lässt, ist auch für dieses kleine nächtliche Abenteuer gut. Das ist ja der Landmesser Schmidt. Aber ich kenne ihn doch kaum. Mit dem habe ich noch keine 10 Worte gewechselt. Das macht nichts. Man braucht ihm nur zu sagen, dass mit seiner Verwegenheit gerechnet wird, dann vergisst er allen Ernst und steigt mit lachendem Leichtsinn ein. Sagen Sie nicht Leichtsinn, Andrej Semjonitsch. Ich habe es mir gründlich überlegt. Aber wenn einer schon zum Popen läuft, muss er sich ja ausreichend überlegt haben. Wie steht's übrigens mit dem Alten in Schadrino? Tut er mit? Am Popen darf es natürlich nicht scheitern. Der zieht sich die Feindschaft der angesehensten Familie zu. Das hat die Sache natürlich erschwert. Oh, für den Klang von 20 Rubelstücken haben die armen Popen meist ein recht gutes Musikgehör. Ich bin zwar nicht reich, aber notgedrungen musste ich diesen Akkord anschlagen, bis er sich endlich bereit erklärte, heute Nacht die Trauung vorzunehmen. Andrej Semjonitsch! Da bin ich, Andrej Semjonitsch! Eine herrliche Fahrt war das in dem staubenden Schnee. Oh, pardon. Das ist Wladimir Nikolajewitsch, ehemaliger Fähnrich. Jetzt damit beschäftigt, sein Gut zu bewirtschaften. Aber noch viel heftiger mit anderen Dingen beschäftigt. So, so. Wladimir Nikolajewitsch hat für heute Nacht eine aufregende Sache vor. An der mitzuwirken, ich Sie herzlich bitte. Wenn es kein Raubüberfall ist. Was kommt annähernd hin? Frauenraub. Entführung. Trauung nach Mitternacht. Bin dabei. Wann geschieht es? Wo? Mit wem? Gegen wessen Willen? Die Entführung besorgt er selber. Das ist schade. Tut mir leid. Aber er braucht außer mir noch einen Trauzeugen. Trauzeuge wird gemacht für einen Kuss der Braut, sofern sie nicht eine hässliche alte Schachtel ist. Es ist Maria Gavrilowna. Das finde ich aber tüchtig. Sie also sind der junge Herr, um dessen Willen die hübsche Maria so streng unter Verschluss gehalten wird. Als ob die Liebe ein Unrecht wäre. Reiche Schwiegerväter wollen nie wahrhaben, dass ihre Töchter auch ohne dieses angenehme Drum und Dran begehrenswert sind. Ich verzichte auf seinen Reichtum. Ihr alle rühmt Gavrila Gavrilowitsch als herzensguten und hilfsbereiten Mann. Ich habe ihn nur in Wut- und Tobsuchtsanfällen kennengelernt. Die Anmaßung fetter Wohlhabenheit geht so weit, dass man der Tochter sogar verbietet, an mich überhaupt zu denken. Und um die Gedanken vom Verbotenen abzulenken, liest Maria dann halbe Nächte lang französische Liebesromane, deren Helden genauso schmuck und jung und schmal begütert sind wie der beurlaubte Fähnrich Wladimir Nikolajewitsch. Es sollte mich wundern, wenn diese Entführungsgeschichte nicht haargenau in so einem Roman stünde. Der Gedanke dazu ist von mir ausgegangen. Richtig. Was brauchen wir unsere Feinde, die Franzosen? In puncto Liebe haben wir Russen mindestens genauso gute Einfälle. Bei uns ist noch mehr echte Romantik daheim als bei denen. Das Rasmanowsche Fräulein jedenfalls hat sich sogleich dafür begeistert, ja? Wir haben uns ein halbes Jahr lang gründlich geprüft. Aha. Und heute schaffen Sie unter unserem Beistand ein fait accompli. Für die Liebe muss man etwas wagen. Und die beiden haben einiges gewagt, wenn sie sich trotz Verbot und Strafandrohung immer wieder im Wald getroffen haben. Nicht wahr, Wladimir Nikolajewitsch? Oh. Allerdings. Eine seltsame Poststelle haben sie sich geschaffen. In der kleinen Kapelle am Weg nach Trotzkoje haben sie unter dem Madonnenbild, die himmlische Frau möge es ihnen verzeihen, ihre Briefe hinterlegt. Nun, wir werden mithelfen, dass sich ihre große Sehnsucht erfüllt. Eine Trauung lässt sich nicht mehr widerrufen. Das müssen dann auch die alten Resmanows einsehen. Was wird danach gemacht? Geflohen? Mascha wird sich verbergen. Monatelang, wenn es nötig ist. Bis die alten Herzen vor Angst um das süße Töchterlein langsam gar gedünstet sind und die Boten der Eltern ringsum in die Gegend ausgeschickt werden. Komm zurück, Mascha, mach einen Kniefall und wir werden dir verzeihen, wenn auch nur schweren Herzens. Kommt es nicht zur Aussöhnung? So wird Mascha mit mir das ärmliche Dasein teilen, das uns der Verkauf meines kleinen Gutes ermöglicht. Sie ist zu allem bereit. Und wenn Sie bereit sind, meine Herren, mir Beiständerschaft zu leisten bei der Trauung, so kommen Sie bitte heute Nacht zur Kirche in Schadrino. Um 12 Uhr. Sagen Sie Maria von uns beiden die besten Grüße. Ganz einfach und in aller Herzlichkeit. Es warten gute, ehrliche Freunde auf Sie vor der Kirche in Schadrino. Ich fürchte, er wird vergeblich auf mich warten. Wenn es so kommt, wie ich es geträumt habe. Ach, Kind, junge Leute träumen immer. Und sie verlernen es erst, wenn sie in die Jahre kommen, in denen sowieso nichts mehr zu träumen ist. Was hast du denn geträumt, Kind? Es war ein ungeheurer Wind. Der Schnee trieb. Die Pferde scharrten ungeduldig. Aber glaubst du, sie hätten losgezogen? Nein. Kennst du das, Anuschka? Aber natürlich. Einmal, da kann man im Traum fliegen, ohne dass man etwas dazu tut. Da fliegt man einfach. Und dann wieder kann man, so sehr man auch betet und sich müht, nicht einen Schritt weit gehen. Und immer dann, wenn man einen Verfolger hinter sich hat. Der mich verfolgte, war mein Vater. Und die Pferde zogen nicht an, bis er da war, in seinem fürchterlichen Zorn, und mich zu fassen bekam, bei den Haaren. Da rissen die Pferde an, der Schlitten lief unter mir weg, ich lag im Schnee. Aber ich lag nicht, ich wurde durch den Schnee geschleift. Der Vater hatte mich an den Haaren und schleifte mich immer schneller hinter sich her, bis ich dann über einem schwarzen, bodenlosen Erdloch hing. Mein Vater schrie mit einer furchtbaren Stimme. Dann ließ er mich fallen. In der letzten Nacht im Elternhaus soll man nichts Gutes träumen. Genauso wie am Hochzeitstag keine Sonne scheinen soll. Deine Kleider und deine Wäsche habe ich so gut verpackt, es wird bestimmt nichts nass. Ich begreife nicht recht, was Sie mit Wladimir getan haben. Seine Brust war zerstochen. Und der Waffenrock. Wieso? Er trägt doch keine Uniform mehr. Er ist gesund und wohlauf. Und er wartet auf dich mit den Trauzeugen vor der Kirche in Schadrino. Es ist auch sonderbar, dass er im Gras lag. Wenn er ein Wort sprach, hüpfte das Blut wie ein Springbrunnen aus dem Bajonettstichen. Ach, Mascha, Kind, wo hast du denn das zusammengelesen? Und wenn er laut sprach, hüpften die Brunnen noch höher, sehr hoch. Dann schrie er mit gellender Stimme, ich solle mich da im Gras mit ihm trauen lassen. Mascha, so geht das nicht. Als du aufwachtest, hattest du Kopfschmerzen, warst blass und sahst krank aus. Den ganzen Tag bist du so herumgelaufen. Wenn ich jetzt beim Abendessen meinen Eltern gegenüber sitze, meinen guten Eltern, zum letzten Mal, wenn ich alles im Salon noch einmal sehe, was meine ganze Kindheit um mich war, die tausend kleinen Dinge, die dann bloß Erinnerung sein werden, dann verlässt mich der Mut. Dann weine ich los, dann sage ich vielleicht alles, was ich zu tun vorhatte. Und darum habe ich mir all den Kummer mit dir aufgeladen. Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn das Gras wieder wächst, deinen Wladimir dann wirklich mit Bajonettstichen in der Brust findet. Nein, nein! Doch, die enttäuschte Liebe findet schon einen Weg zum Sterben. Und die Stelle zwischen den Rippen, wo man mit dem Dolch das Herz trifft. Anuschka! Ach, und dann weint sich meine kleine Mascha, ihre süßen blauen Augen blind, in noch strengere Gefangenschaft als bisher. Und die alte Anuschka, weil sie die Flucht und die geheime Trauung vorbereiten half, wird im Patrimonialgericht ausgepeitscht. Nicht, Anuschka, nicht! Ich werde schon alles tun, was ich Wladimir versprochen habe. Um schneller vom Abendessen wegzukommen, werde ich sagen, dass ich rasende Kopfschmerzen habe. Das mit den Kopfschmerzen wäre gestern noch ein gutes Mittel gewesen. Heute aber, wo du wirklich Kopfweh hast, bis zum Zerspringen, musst du dich ganz gesund und heiter geben. Ja, Anushka, ja. Ich will's versuchen. Du bist zu bleich, Mascha. Fehlt dir etwas? Mir? Aber nein, wirklich nichts. Man möchte meinen, du seist krank, Kind. Krank? Nein, ganz gewiss nicht. Sonst greifst du beim Essen doch ganz anders zu. Hast du Schmerzen im Hals? Nein. Zeig mal die Zunge. Oder ist mit dem Magen etwas nicht in Ordnung? Oder mit den Füßen? Es soll mich wundern, wenn du Mascha auf deiner Suche vom Kopf bis zu den Zehen nicht doch nur eine Krankheit einreden wirst. Junge Leute sind leichtsinnig und vernachlässigen oft eine Krankheit. Und später bemühen sich die Ärzte dann vergeblich. Ja, die letzte Nacht so lang gelesen, Mascha. Ihr Männer nehmt alles so leicht. Meinst du nicht, wir sollten Mischko zum Doktor schicken? Bei dem Wetter? Bei dem Wetter braucht der Schlitten 3 Stunden hin. 3 Stunden zurück und es kommt nicht mehr dabei heraus, als dass uns der Doktor sagt, das Kind ist ein wenig blutarm. Auf jeden Fall mache ich hier Lindenblütentee mit viel Honig drin. Lindenblütentee? Was du alles mit Lindenblütentee behandelst? Wenn ich ein Medikament empfehlen dürfte, würde ich statt der aufregenden Franzosen täglich ein paar Seiten Heiligenlegenden verordnen. Naja, wenn sie eben gerne liest. Ich werde heute gar nicht lesen, sondern lieber gleich schlafen gehen. Nun, gut, gut. Wenn's draußen stürmt, dann schläft sich's gut. Nun, ja. Morgen ist unsere Mascha wieder ein ganz anderer Mensch. Wenn ihr gestattet, gehe ich jetzt schlafen. Geh schlafen, Kind, geh. Und lass dir was Schönes träumen. Segne deinen Schlaf und deine Nacht und deinen Frieden, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Was hast du, Mascha? Fürchtest du den Segen deines Vaters? Der Sturm, Väterchen. Der grauenhafte Sturm. Aber du brauchst ja nicht raus. Was draußen ist, berührt dich nicht. Aber es ist wirklich eine schauerliche Nacht. So stockdunkel, wie nicht 3-mal im Jahr eine Nacht ist. Mach ihr nicht noch mehr Angst. Es berührt sie ja nicht. Gute Nacht, Mascha, Kind. Nicht töricht sein, nicht fürchten. Ich fürchte mich, Anushka. Ich habe solche Angst. Nein, Kind, du fürchtest dich nicht. Du frierst nur, alles nur Aufregung. Wladimir hat sagen lassen, er werde den Schlitten mit seinen 2 besten Pferden schicken. Und der Weg nach Schadrino ist ja nur 5 Werst. Hörst du, wie er an den Fensterläden reißt? Sogar im Zimmer flackert die Kerze, wenn wieder ein Windstoß kommt. Das sind die sichersten Nächte, wenn kein Mensch sich hinauswagt. Niemand wird euch begegnen. Sieh nach, ob Vater und Mutter die Lichter im Schlafzimmer schon gelöscht haben. Oh ja. Alles finster. Alles finster. Finster. So finster, dass man die Finsternis mit den Händen greift. Schwarz. So schwarz wie der Abgrund, in den mein Vater mich hinabgeworfen hat. Kind, fang nicht noch einmal damit an. Aber wenn du schon alles finster und schwarz siehst, dann überleg es dir noch einmal. Nein! Ein allerletztes Mal. Hier hast du warm, Kindchen. Hier bist du gut bewahrt von Vater und Mutter. Dein Leben lang wirst du keine Sorgen haben, nicht einmal darum, wer einmal dein Mann sein wird. Alle diese Sorgen nimmt man dir ab. Ein schönes, angenehmes Dasein, ohne Sturm. Mein Schaltuch, Anushka, die warme Jacke. Für den Schlitten die Felldecken. Nimm die 2 großen Bündel. Der Joschka wird um 10 mit dem Schlitten hinter dem Haus stehen. Mit den 2 besten Pferden. Wladimir hat nicht sehr viele Pferde. Ich halte es für gut, wenn du deine Schatulle mitnimmst, mit allem Schmuck, den du seit der Taufe geschenkt bekommen hast. Man kann wieder Geld daraus machen, wenn die Zeiten am Anfang vielleicht nicht allzu gut über euch kommen. Gib her. Jetzt haben wir aber wirklich keine Zeit mehr zu verlieren. Es gäbe eine heillose Verwirrung, wenn wir nicht zur rechten Zeit in Chardrino wären. Gott hat befohlen, dass man Vater und Mutter ehren soll. Was ich jetzt tue, ist gegen sein Gebot. Gott hilft immer den Liebenden, weil er die Liebe selbst ist. Und er wird uns beistehen, wenn wir jetzt in den Schneesturm hinausgehen, wenn der Sturm uns wegreißen will, wo er dein Herz schon weggerissen hat. Bleib ganz knapp hinter mir, Marsha. Ja, ja. Gib mir deine Hand. Herr Joschka, hier sind wir. Herr Joschka. Ja. Oh, das gnädige Fräulein. Ich habe Wärmekröge für die Füße mitgebracht. Das gnädige Fräulein wird nicht frieren. Gib die Sachen alle her, Anjuschka. Ja, da sind sie. Oh. Und du musst dich hierher setzen, Anjuschka. Nun mach dich nur nicht gar so wichtig. Ich werde wohl am besten wissen, wie man so etwas macht. Und wenn alles verstaut ist, dann festhalten. Wenn der Schlitten auch einmal schief hängt auf einer Schneewehe, nur keine Angst. Wir fallen schon nicht um. Hi! Ich bin im Schneesturm vom Weg abgekommen. Kommen Sie rein, Herr! Danke. Ich bin schon seit Stunden unterwegs. Könnt ihr mir sagen, wie ich nach Chardrino komme? Nach Chardrino? Ja, ist es noch weit? Vielleicht an die 12 Werst. Was, so weit? Das glaubst du wohl nicht. Es ist schon ganz richtig, was mein Sohn sagt. Chardrino liegt gleich hinter dem Hügel. Väterchen, könntest du mir wohl frische Pferde nach Chardrino besorgen? Pferde? Wie sollen wir armen Leute Pferde haben? Aber vielleicht weißt du jemand, der mir den Weg zeigt. Ich zahle, was er verlangt. Was meinst du, Ivan? Och. Willst du ihm den Weg nach Chardrino zeigen? Na ja, wenn er zahlt. Mein Sohn Ivan wird dich nach Chardrino bringen. Gut. Ich werde ihn anständig dafür bezahlen, aber schnell muss es gehen, schnell! Die Stiefel kann man sich doch wohl noch anziehen. Ja, aber mach zu! Ich habe nicht viel Zeit zum Warten. Heiraten und Schlittenfahren hat immer Eile, sagt man. Aber selbst wenn es ums Heiraten ginge, bei nachtschlafender Zeit wird auch für euch kein Pope aufstehen. Fahren wir! Los, damit ich zeitig wieder zurück bin! Stockfinster. Und niemand da. So zeitig stehen die Popen nicht auf. Kommen Sie nun allein zurecht? Ja, danke. Das ist die Holzkirche von Chardrino. Aber es ist alles dunkel drin. Abgeschlossen. Wie spät ist es denn? Es wird bald Tag, Herr. Da hast du 12 Rubel, wie abgemacht. Es waren aber gut 12 Werst. Eher 15. Ja, gut, du sollst 15 Rubel haben. Ist ja schon alles gleichgültig. Danke. Das Pferd muss bald Hafer bekommen, sonst bricht es zusammen. 30 Werst oder noch mehr bei so einem Schneesturm. Alles Gute, gnädiger Herr. Ja, danke. Ich muss den Popen herausklopfen. Hey! Hey, hallo! Aufmachen! Schläft wie eine Ratte, der Kerl. Hey! Hallo! Was ist denn so früh? Kommen Sie herunter, Batjuschka. Ich bin's, Wladimir Nikolajewitsch. Heilige Mutter Gottes. Was ist denn? Was haben Sie denn? Wladimir Nikolajewitsch. Ach Gott, so ein Unglück. Warum kommen Sie so spät? Warum kommen Sie jetzt erst? Warten Sie. Ich bin gleich bei Ihnen. Sofort. Ich eile. Ja. Wo ist meine Braut? Wladimir Nikolajewitsch. Bei mir. Oben, da ist es wärmer als hier draußen. Kommen Sie. Ja, ich komme ja schon. Ach Gott. So ein Unglück. So ein Unglück. So, da wären wir nun. Wenn Sie Platz nehmen möchten. Wo ist meine Braut? Schrecklich. Ausgerechnet an mir armen alten Mann bleibt es hängen. Wo ist Maria Gavrilowna? Und wo sind Sie die ganze Nacht lang gewesen, Wladimir Nikolajewitsch? Schon vor Mitternacht war Maria Gavrilowna mit ihrer Zofe da. Aber Sie? Wo waren Sie? Ein Weg von 25 Minuten mit einem guten Pferd. Ich kann das gar nicht begreifen, Wladimir Nikolajewitsch. Den Weg von Ihrem Gut bis hierher nach Chatrino kennen Sie doch so gut, dass Sie ihn mit verbundenen Augen finden. Ja, das habe ich auch gemeint. Bis heute Nacht. Aber ich habe auch noch nie so einen Schneesturm erlebt. Im Herausfahren aus dem Hof sah ich noch meinen Weg. Auch noch die ersten paar hundert Schritte weit. Aber dann war er einfach... Zugeweht. Ich stieg vom Schlitten, als ich merkte, dass ich irgendwo über ein Ackerfeld fuhr. Zu Fuß versuchte ich, den Weg wiederzufinden. Verlor aber Pferd und Schlitten aus der Sicht. Gott, oh Gott. Ich war froh, dass ich nach einer Viertelstunde meinen Schlitten wiederfand. Es war ein Fahren ohne Richtung. Eine Schneewehe hinauf, einen Graben hinunter. Einmal kippte der Schlitten nach der Seite um und ich flog kopfüber hinaus. Ich hatte die Richtung verloren und fuhr im Kreis, Stunde um Stunde, ohne dass der Wald von Chatrino auftauchte. Lange nach Mitternacht kam ich endlich in ein Dorf und ein junger Bauer hat mir den Weg gezeigt. So ein Unglück. Aber Sie lassen mich da erzählen. Sagen Sie mir endlich, wo ich meine Braut finde. Maria ist jetzt wohl, wenn es ihr auf der Rückfahrt nicht ähnlich wie Ihnen ergangen ist, da... Wahrscheinlich ist sie in Jenradovo. Bei ihren Eltern? Das einzig Vernünftige. Wieso? Ja, wieso? Während sie im Sturm herumirrten, haben wir Stunden um Stunden frierend in der Kirche gewartet. Ich und Maria Gavrilowna, Andrei Semjonitsch Stravin und der Landmesser Schmidt. Aber der, mit dem ich Maria Gavrilowna trauen sollte, kam nicht. Das heißt, Was? Nehmen Sie doch etwas Tee, Wladimir Nikolajewitsch. Sie haben eine Stärkung nötig. Was haben Sie sagen wollen? Sie behaupten, Maria Gavrilowna ist wieder bei Ihren Eltern? Das ist doch unmöglich. Maria Gavrilowna hätte gewartet. Haben die Alten sie geholt? Irgendetwas Fürchterliches ist hier passiert. So reden Sie doch endlich! Wladimir Nikolajewitsch... Heraus mit der Sprache, Batjuschka! Ihr müsst euch das so vorstellen, Wladimir Nikolajewitsch. Recht gespenstisch eigentlich, mit dem Huschen dunkler Schatten. Herrgott... wie es eben in so einer dunklen alten Holzkirche ist, die bloß von armseligen zwei Kerzen erleuchtet wird. Erleuchtet. Was heißt erleuchtet? Hätten wir richtiges Licht gehabt, so wäre es ja gar nicht dazu gekommen. Wozu gekommen? Wladimir Nikolajewitsch, es war so. Guten Morgen, Papachen. Guten Morgen, Mascha, guten Morgen. Guten Morgen, liebes Mütterchen. Guten Morgen, Kind. Ja. Wie hast du in dieser Sturmnacht geschlafen, Mascha? Wer schläft schon gut bei einem solchen Sturm? Hast du noch Kopfschmerzen, Kind? Kopfschmerzen? Ja, nein. Es geht schon besser, doch ja. Vielleicht hat der Ofen in deinem Zimmer geraucht. Das gibt arge Kopfschmerzen und kann recht gefährlich werden. Schon möglich, Mamachen. Ich werde ihn einmal nachsehen lassen. Sonderbar. Es ist morgen. Da ist die Sonne auf dem Schnee. Bis lang nach Mitternacht hat der Sturm gewütet, dass ich manchmal fürchtete, er würde das Dach wegreißen. Solange man ein Dach über sich hat, ist das Stürmen und Brüllen nicht so schlimm, wie wenn man... Nur nicht draußen sein müssen bei solch einem Unwetter. Erinnerst du dich noch, Liebe, wie der Taubstummel von Vesioli in so einem Sturm zwischen Getreideschube und Backofen umgekommen ist? Nur 40 Schritte hätte er noch gehen müssen, wäre geborgen gewesen. Nein, er hat keine 40 Schritte weit gesehen, ist elend umgekommen. Wenn es so tobt, ist jeder taubstumm. Wer hört schon um Hilfe rufen, wenn einer im Schnee versinkt? Was hört man schon außer dem Heulen des Sturmes? Oh Gott! Mascha! Ach. Es ist doch schlimmer, als wir geglaubt haben. Du hast ja alle Farbe aus dem Gesicht verloren. Da, da. Auf diesen gleichen Schnee scheint jetzt die Sonne. Friert euch denn nicht, wenn ihr hinausschaut? Friert euch denn nicht? Heilige Gottesmutter von Kasan, sie fällt uns ja um. Mascha. Mischkul soll sofort kommen und einspannen und zum Arzt fahren. Ich bin völlig ratlos, Praskovja Petrovna. Eine leichte Anämie, sonst kein Befund. Und doch ein sehr bedenklicher fieberischer Zustand. Ich habe es mit Lindenblütentee versucht, dann mit Sennisblättern, bis sie kamen. Denn sie ist ein gehorsames Kind, auch im Delirium. Aber eine Besserung war nicht zu beobachten. Kann denn einem so jungen Mädchen etwas zugestoßen sein, was einen solchen Schock auszulösen vermochte? Marschas Jugend ist sorgsam behütet. An das Kind kommt doch nichts heran, was Unruhe und Kummer schaffen könnte. Tja, wir Erwachsenen meinen das oft und sind dann höchst überrascht, wenn das Sennisblatt absolut versagt, weil er für offene Wunden nicht das ideale Heilmittel ist. Für offene Wunden an der empfindsamen Seele, meine ich. So ganz verstehe ich Sie da nicht, Doktor. Man sollte meinen, das Mädchen hätte noch gar nicht die Jahre für einen großen Liebeskummer. Och, was ihr Ärzte bloß für Einfälle habt, wenn ihr euch anders nicht zu helfen wisst. In solchen Fällen versagen wir mit unseren Pillen und Tinkturen. Praskovja Petrovna, zur Beruhigung und zur Förderung des Schlafes geben Sie alle 2 Stunden dies Pülferchen in Wasser aufgelöst. Ja. Und da mir die Sache sehr ernst erscheint, lassen Sie das Mädchen nicht einfach unter Aufsicht der Zofe, sondern sehen Sie selbst alle paar Stunden nach der Kranken. Ja, das werde ich tun. Hörst du, wie sie läuten in Schadrino? Es ist ja auch ein großer Tag, der es wert ist, dass sie mit allen Glocken läuten. Aber mein Täubchen, Du weißt doch, dass sie in Schadrino auf dem Turm der alten Holzkirche nur ein einziges Glöckchen haben. Bim, bam. Bim, bam. Es sind 16 Glocken. Aber ihr würdet besser daran tun, nicht alle Leute damit zu wecken. Das geht nur uns an. Sonst niemand. Ich will mein ganzes Leben lang Geduld mit dir haben. Hab doch auch du ein ganz klein bisschen Geduld. Du. Was meinst du, Mascha? Ach. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Liegen bleiben, Täubchen. Du wirst dich verkühlen. Bleib liegen, Täubchen. Hör zu, Wladimir. Ich setze mich zum Sterben zurecht und warte, bis es soweit ist. Solltest du vorausgegangen sein, so warte an der Tür, damit du mich führen kannst, denn ohne dich bin ich unsicher und finde den Weg nicht. Ist es wahr, dass Christus gesagt hat, im Himmel gibt es keine Verheirateten? Wozu dann in den Himmel gehen? Warum hat er das gesagt? Er ist doch selbst die Liebe. Ja, Kind, er ist die Liebe, ganz allein. Wladimir Nikolajewitsch. Warum kommt er nicht? Wo der Pope schon darauf wartet, unsere Hände ineinander zu legen für immer. Warum? Aber im Himmel gibt es keine Verheirateten. Dann will ich auch nicht dort sein. Bitte, widersprich mir nicht. Mein Herr und Gott, sicher, du bist allmächtig. Du hast das Recht dazu. Die Liebe aber habe ich. Und die andere Hälfte der Münze hat Wladimir. Ihr könnt dagegen sagen, was ihr wollt. Ihr könnt tun, was euch beliebt. Ich streite, schreie, lüge, betrüge und werfe mich an ihn hin, wenn ihr Terjoschkas Schlitten aufhalten wollt. Hinaus! Ich nehme euer Gift nicht, das die Liebe in mir umbringen soll. Hinaus! Alle! Alle! Alle! Wladimir. Wenn sie gegangen sind, Wladimir, dann bin ich deine Mascha. Hinaus! Hinaus! Traurig für einen Vater, der nur für sein Kind gelebt hat. Wer hätte das von Mascha erwartet? Ja. Diese Impertinenz. Sie sagt Dinge, die Verheiratete kaum im Dunkeln auszusprechen wagen. Sie spricht im Fieber. Zwischen Leben und Tod, näher beim Tod als beim Leben. Aus einem solchen Zustand muss man das beurteilen. Eben. Aus einem Zustand, in dem alle Hemmungen ausgeschaltet sind. Da ist jedes Geständnis unbeschönigte Wahrheit. Ja, aber nur insofern Wahrheit, als Wünsche, Sehnsüchte, aber auch Trotz an die Oberfläche kommen. Oberfläche. Abgründe tun sich da auf, vor denen wir nur noch entsetzt zurückschrecken können. Ja, am Rand des Todes bekommt man für die Tiefe von Abgründen ein anderes Maß. Ich möchte mein Kind behalten. Der Doktor soll von mir haben, was er fordert, wenn er nur Mascha über die Krise bringt. Möge Gott uns helfen. Aber wenn Mascha wieder gesund ist, was dann? Seit ich an Maschas Bett sitze, denke ich darüber nach. Und? Wladimir Nikolajewitsch ist von uns weggeschickt worden. Ja, weil vermögensmäßig ein zu krasser Unterschied ist. Ist Armut eine Schande? Nun, nun. Wenn wir unsere Mascha verlieren, sind wir ärmer als er. Gott verhüt es. Mehr als sich satt essen können auch die Reichen nicht. Es stößt ihnen höchstens besser auf. Sprichwörter weiß man immer. Warum handelt man eigentlich nie nach diesen volkstümlichen Weisheiten? Du fragst dich also auch, ob wir richtig gehandelt haben. Schon seit Tagen. Dann ist es eigentlich ganz einfach. Schreib ihm. Nicht ganz so einfach. Ich habe Wladimir Nikolajewitsch so unzweideutig abfahren lassen, dass der nie mehr zu kommen wagt. Deine Grobheit, wie immer. Ja, ja, ja. Wir können auch gerecht sein und zugeben, dass wir beide gegen ihn eingenommen waren. Aber ich habe nicht gewollt, dass du so grob bist. Ja, aber du warst doch auch gegen ihn. Jetzt müssen wir diesem Wladimir Nikolajewitsch nachlaufen, weil du in deiner Ruppigkeit alles verdorben hast. Ja, bin ich doch nicht allein. Es gibt nur eins. Du schreibst ihm einen freundlichen Brief. Einen Brief? Ich? Der ihn nicht nur zu uns einlädt, sondern unmissverständlich sagt, wie diese Einladung zu verstehen ist. Ich soll diesem Hungerleider schreiben. Geh zu Mascha. Sieh dir das Kind einmal an. Dann wirst du schon schreiben. Ja, ja, ja, ich schreib schon. Schick mich cool nach dem Mittagessen mit dem Brief weg. Wirst sehen. Um 4 Uhr spätestens ist Wladimir da. Euer Hochwohlgeboren, Ihr außerordentlich liebenswürdiger Brief trifft mich eben noch in der allerletzten Stunde an, bevor ich zur Truppe einrücke. Unser geliebtes Vaterland, von Napoleon so gefährlich bedroht, dass wir den Aggressor vielleicht über kurz oder lang auf dem geheiligten Boden Russlands sehen werden, unser Vaterland braucht jeden todesmutigen Mann. Ich habe mich von neuem in die Armee einstellen lassen und hoffe, dass sich bald schon die Gelegenheit bietet, die für mich als das einzige noch erhoffenswerte den Tod bringen wird. Sag mal, ist der verrückt? Scheint so. Ich bin mir der von euer Hochwohlgeboren erwiesenen Ehre sehr wohl bewusst, aber ich würde mich nie mehr in der Lage fühlen, den Fuß in Ihr Haus zu setzen, denn es brächte nur Ihnen und mir und zuallermeist Ihrer über alles verehrten Tochter Tränen und Unglück. Unglück ist doch nicht zu glauben. Mein Schicksal scheint es zu sein, überall Unglück zu hinterlassen. Was sagst du? Indem ich Euer Hochwohlgeboren bitte, Ihre von mir so tief verehrten Tochter Maria Gavrilowna bei gegebener Zeit die Nachricht von meinem Tode zu eröffnen. Was? Empfehle ich mich in der bestimmten Hoffnung, ein ebenso rühmliches wie baldiges Ende zu finden, als euer hochwohlgeborenen Verehrer, Wladimir Nikolajewitsch. Was sagst du dazu? Vor so viel Verrücktheit überfällt mich ein Frieren. Ja, weiß Gott. Dieser Bettler schlägt Liebesglück und Reichtum aus und läuft dem Tod nach. Ich fürchte, er wird ihn finden. Aber Mascha, wie wird sie es aufnehmen, dass er sie abweist? Eine Botschaft mit dem Tod wird auch von der eifersüchtigsten Liebe verziehen. Ist das nun der Krieg? Ja, das ist der Krieg. Das ist Napoleon. Alle Nächte Feuer am Horizont. Warum hat niemand die Franzosen aufgehalten? Es sind ja nur noch Frauen da. Was sollen wir dagegen tun? Es will ja niemand etwas dagegen tun. Schon lange vor dem ersten Geschützdonner habt ihr angefangen, das Silber zu verscharren. Koffer und Kisten auf Fuhrwerke zu verladen. Sollen wir hernach arm sein? Warum noch an etwas hängen? Sterben werden wir. Sterben! Sei doch ruhig, Mascha. Sei ruhig, Mascha. Bleib ruhig, Mascha. Ich kann es abwarten, bis sie das Feuer auf den Gutshof eröffnen. Öfter als einmal braucht man nicht zu sterben. Kind, du lästerst Gott. Er hat dir das Leben ein zweites Mal geschenkt, als der Arzt dich schon aufgegeben hatte. Die Herbstsonne da draußen ist so schön. So wunderschön. Dass man nicht einmal traurig sein kann. So habe ich mir die Zeit zum Sterben immer gewünscht. Kind, Kind, Kind. So wie du die Dinge betrachtest, ist alles gleichgültig, was kommen wird. Das ganze Elend, Mord, Feuer und Tod, alles ist doch gleichgültig. Ja, Mutter. Man möchte wirklich erschrecken über deine Hemmungslosigkeit. Zuerst deine Liebe zu Wladimir Nikolajewitsch und jetzt diese Sucht, alles in Hoffnungslosigkeit versinken zu lassen. Jedes nach seinem Herzen. Ihr vergrabt das Tafelsilber und tut, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt. Auch der schrecklichste Krieg hat einmal ein Ende. Es kommen wieder Zeiten der Ruhe, des Friedens und auch der Liebe. Glaubst du? Eines Tages könnte Wladimir Nikolajewitsch zur Tür hereinkommen, ein tapferer, im Kriege bewährter Mann, den Arm in der Schlinge und dich bitten, seine Frau zu werden. Nein. Nein, nein. Nein! Das Volk macht sich ein Fest ohne Ende daraus, den Sieg zu feiern. Den Sieg und eure Heimkehr. Glücklich, wer noch so wie ich heimkehren durfte. Zwar den Arm ein wenig angeschlagen, aber... Oh, machen Sie das Opfer an Gesundheit, das Sie gebracht haben, nicht kleiner, Hauptmann Brumin. Wir wollen nicht gegeneinander aufrechnen. Ach, übrigens, wer ist die hübsche Traurige dort, Starost? Die am Klavier. Die nur die Noten blättert? Mhm. Ja, nach einem Krieg, so glücklich er auch geendet haben mag, bleibt mehr Trauer zurück, als die Siegesfreude wahrhaben will. Ihr Verlobter, oder wie man das nennen mag, hat sich bei Borodino durch waghalsige Tapferkeit ausgezeichnet, ist noch auf dem Schlachtfeld schwer verwundet, zum Leutnant befördert worden und in Moskau in einem Lazarett seinen Verwundungen erlegen, und dies am Tag vor dem Einmarsch der Franzosen. Er hat die Schmach nicht mehr miterleben müssen. Und die stolze Siegesfreude auch nicht mehr. Die schöne, weißhaarige Dame dort ist ihre Mutter. Witwe. Was ich Ihnen über die Familie erzählen kann, Herr Hauptmann, erschöpft sich leider fast nur in tragischen Nachrichten. Gavrila Gavrilowitsch Resmanow ist im Franzosenwinter auf seinem guten Jenradovo gestorben. Das Leid um die Geschenke der Heimat, familiäre Verdruss und ein heimtückisches Leiden, alles das mag zusammengeholfen haben, den Mann aufs Totenbett zu bringen. Hier in Sandomir weiß man das ja alles nur so ungefähr, denn die Resmanows haben früher nur ganz selten hier gelebt. Als Gavrila Gavrilowitsch tot war, hat die Familie ihren Wohnsitz in Jenradovo aufgegeben und ist hierher gezogen, wohl um von diesen unglücklichen Erinnerungen loszukommen. Jenradovo ist mir kein Begriff. Das Gut liegt bei Schadrino, aber... Das ist ja auch nur so ein ganz unbedeutendes Kirchdorf. Was sagen Sie? Schadrino? Ja, Schadrino. Ah, na, den Namen gibt es sicher auch mehrfach. Ja, wenn Sie noch frei sind, Hauptmann Burmin. Ja, einen Ehering sehe ich ja nicht an Ihrer Hand. Die hübsche Traurige, wie Sie das Fräulein genannt haben, die ist bestimmt noch nicht vergeben. Ah, ungewöhnlich hübsch. Ja, auch ungewöhnlich, ungewöhnlich abweisend. Ach. Nein, nicht etwa dünkelhaft überheblich, sondern... offenbar in ihrem Leid um den gefallenen Geliebten keines Gedankens an andere Männer fähig. Der Alte hat sie bei seinem Tod zur alleinigen Erbin eingesetzt. Schönheit und Vermögen sind Anreiz genug für eine Menge von Freiern. Doch noch keinem hat das Fräulein auch nur die mindeste Hoffnung gemacht. Will sie denn im Leid verkümmern? Ja, fast sieht es so aus. Sie deckt es zu. Musik. Und sie spielt meisterhaft. Es ist lieb von dir, Marsha, dass du wieder einmal spielst. Wo alle lachen, könnte man mich hochmütig nennen, wenn ich mich völlig abschließen wollte. Das Feiern des Sieges hört nicht auf. Alle Welt hat Anlass zum Freuen. Alte Feinde umarmen sich und sind plötzlich Freunde. Die heimgekehrten Soldaten fischen sorglos in allen Gewässern, die ein Mädchengesicht spiegeln. Die Uniform hat's an sich. Ich kann die Mädchen verstehen, die sich ins bunte Tuch verschauen und mit den Orden klimpern, die als Bestätigung von Tapferkeit und Heldentaten an der breiten Brust klingeln, an die sie sich schmiegen. Es freut mich, wenn dir das wieder gefällt. Der St. Georgsorden, den Wladimir in Moskau im Lazarett noch an den Wundverband geheftet bekam, liegt im Etui verwahrt, ohne Klang und Glanz. Was ist ein Orden in der Schatulle? Eine bittere Erinnerung. Hier die Notenblätter, alle von ihm. Die Bücher dort sind seine Bücher. Er hatte Freude daran, mir Gedichte herauszuschreiben, die ihm gefielen, dann mir gefielen, weil sie ihm etwas bedeuteten. Das Papier knistert noch eine Weile. Dann wird es müde und morsch. Auch die Erinnerung verblasst langsam, ohne dass ein junges Menschenleben sein Anrecht auf Liebe und Glück verliert. Sieh dir die Männer an, die dich umschwärmen, seit wir hier sind in Sandomir. Ach, die Männer. Ist denn gar keiner unter diesen ordengeschmückten Helden, der dir ein Lächeln, eine zarte Ahnung von Glück abnötigen könnte? Ich glaube, nein. Wenn ich noch so jung wäre wie du, gegen diese Unbekümmertheit, die jeden keuschen Widerstand ignoriert, wüsste ich mich kaum auf die Dauer zu verteidigen. Du bist eine großartige Mutter, Mamachen. Die paar Offiziere hier im Gouvernement heimsen bei der Frauenwelt ihre Triumphe ein. Die breiteste Brust würde nicht mehr ausreichen, gäbe es auf jede dieser Eroberungen einen Orden. Dass du so sprichst, Mamachen. Weil ich sehe, was du geflissentlich übersiehst. Zum Beispiel? Zum Beispiel das unendlich höfliche und zurückhaltende Werben unseres derzeitigen Nachbarn Burmin. Burmin? Aljoscha Fjodorowitsch Burmin, Hauptmann bei den 12 Husaren, während der Dauer meines Urlaubs Ihr Gutsnachbar. Sie sind schwer verwundet, Aljoscha Fjodorowitsch. Ich verdanke es diesem Armdurchschuss, dass ich bis zum völligen Ausheilen auf 2 oder 3 Monate das Glück genieße, Ihr Nachbar sein zu dürfen. Ihre Galanterie, die eine schwere Verwundung zu einem harmlosen Durchschuss bagatellisiert, vermag nicht darüber hinwegzutäuschen, dass Sie erhebliche Schmerzen haben. Sollte ich mich wie ein jammernder Rekrut benommen haben, Marja Gavrilowna? Ganz im Gegenteil. Aber es ist zu sehen und zu spüren, dass Sie an den Folgen der Verwundung zeitweilig sehr leiden und jede Äußerung von Schmerz unterdrücken. Beobachten Sie Ihre Umwelt in allem so genau? Marja Gavrilowna? Ich habe sie bisher erst ein einziges Mal zu Gesicht bekommen, Hauptmann Burmin. Leider, Marja Gavrilowna. Es lag an Ihnen, an Ihrer Zurückgezogenheit und dem stillen, menschenfernen Dasein, das Sie führen. So? Sollte es nicht möglich sein, dass sich künftig etwas mehr Gelegenheit dazu bietet, als nur diese ärmlichen beiden Male? Sie genügten, um ahnen zu lassen, dass ein zerschossener Arm vielleicht doch das Glück auf Erden bedeuten kann. Na sowas? Wie diese Marja Gavrilowna mit dem Husarenhauptmann kokettiert. Ich würde es ihm auch nicht schwer machen. Was? Die Verwundung hat ihm erst so richtig die interessante Blässe gegeben. Diese überlegene Mannhaftigkeit. Ach, da lässt man sich gern weich kriegen. Was der schon alles weich gekriegt hat, muss ja ein unwahrscheinlicher Windhund und Draufgänger gewesen sein. Nein, nein. So nahe am Tod musst du dieses Spiel um das Lebenswerteste des Lebens ganz anders verstehen. So. Ja, ich könnte ihm deswegen nicht böse sein, weil er vielleicht schon ein paar Seiten voll Liebschaften beisammen hat. Marja Gavrilowna scheint ihm auch nicht sonderlich böse zu sein. Ja, ich verstehe es. Sie tut ja ganz so, als wolle sie die nächste Seite in seinem Verzeichnis beginnen. Warum nicht? Das Vorleben wird in einer feierlichen Abwaschung abgetan und mit Liebe zugedeckt. Aber nein. Mit Liebe zugedeckt, bis gerade noch so viel durchschimmert, als wir Frauen an männlichen Unarten lieben. Ich weiß nicht. Wenn du beobachtest, wie taktvoll Bormin sich zurückhält, so siehst du gerade darin den Mann von Bildung, Adel und echter Vornehmheit. So. Er bewahrt Distanz. Er wagt es offenbar nicht, Marja Gavrilowna wie irgendeine seiner vielen Liaisons abzutun. Wenn ich so zusehe, Praskowja Petrowna, was sich da alles so begibt in der nie aufhörenden Siegesfreude, dann bin ich mit besonderem Vergnügen der Erste, der zur Verlobung ihrer Tochter mit Hauptmann Bormin gratulieren wird. Sehr liebenswürdig, mein lieber Starost, aber voreilig. Ich sage Ihnen zwar ganz offen, dass ich die beiden gern als ein Paar sehen würde. Wenn Ihr mütterlicher Segen schon im Voraus sicher ist, wird die verliebten jungen Leute ja nichts mehr aufhalten auf dem Weg zum Glück. Die Jugend hat andere Begriffe als unsere Generation. Unter uns, Darost, die gute alte Zeit mit ihrer ehernen Moral war doch Gottlob um einiges leichter und lockerer als dieses verderbte, sittenlose 19. Jahrhundert. Ja, ja, ja, ja. Glauben Sie, so ein ordengeschmückter junger Offizier hätte nach 100 tapfer durchgestandenen Schlachten den Mut, sich zu erklären? Oder gar, um Marschas Hand anzuhalten? Ja, die Hemmungen muss man recht verstehen. Das junge Fräulein ist reich. Der Hauptmann, der will doch da nicht gern als Mitgiftjäger erscheinen. Aber er hat doch selber genug Besitz, um über diesen Verdacht erhaben zu sein. Also nur mit der Tochter aus einem solchen Haus kann einer nicht ein frivoles Abenteuer inszenieren. Aus dieser Ecke, glaube ich, kommen die Hemmungen. Nun, Bormin ist ja wahrhaftig kein Mensch. Nein, nein, nein, wirklich nicht. Aber wissen wir denn, was in diesen langen Kriegsjahren Entsetzliches über ihn gekommen ist? Was ihn so schweigsam hat werden lassen? Nun, Schweigsamkeit ist heilbar. Ich möchte das Mädchen kennen, dessen Liebe dem geliebten Mann nicht die Zunge lösen würde, auch wenn er von Geburt stumm wäre. Und Liebe ist nun einmal ganz offenbar das Thema dieses eifrigen Schweigens. Sie glauben? Ja, freilich, ich habe doch Ihre reizende Tochter bis zu dem Tag gekannt, an dem Bormin zum ersten Mal hierher kam, und ich habe das Vergnügen, sie jetzt zu beobachten. Der bandagierte, unbewegliche Arm, der hat doch Bewegung und Leben in sie gebracht. Und das allein schon muss man dem Husarenhauptmann hoch anrechnen. Er hat ihnen doch ihre Tochter wieder behutsam ins Leben zurückgeführt. Und was ist, wenn er die Hand zurückzieht, auf deren Führung Mascha sich schon verlässt? Davor habe ich Angst. Trage es nicht mehr länger, um die Entscheidung herumzugehen, ihr auszuweichen und die Feigheit vorzuziehen. Sofern Sie überhaupt wissen, was Feigheit ist, Aljoscha Fjodorowitsch. Ich hätte schon längst den Mut gefunden. Es war unvorsichtig von mir und vielleicht sogar eine Niedertracht, dass ich mir eine Gewohnheit daraus machte, Sie jeden Tag sehen zu wollen, jeden Tag ein Wort mit Ihnen zu wechseln oder auch bloß Ihre Stimme zu hören. Ich liebe Sie, Marja Gavrilowna. Hauptmann, ich... Ich bitte Sie, dieses Liebesgeständnis nicht zu beantworten. Dabei komme ich mir vor wie ein Knabe, wenn ich hilflos nach dem rechten Wort suchen muss. Und wenn ich es gefunden und ausgesprochen habe, stehe ich vor Ihnen wie ein Verbrecher. Durch mein Verschulden, weil ich zur offenen Wahrheit zu feig war, ist alles zu einer heillosen Verwirrung gediehen. Sie sprechen, als wäre die Liebe ein Unrecht. Ich frage mich auch oft... Wir werden nicht mehr gefragt, was wir wollen. Für mich ist es zu spät, mich dem Schicksal zu widersetzen. Noch vor ein paar Wochen wäre es leicht gewesen, Ihnen mein Geheimnis zu gestehen. Was aber hätte mich veranlassen können, ehe ich zutiefst um meine Liebe wusste, Ihnen etwas zu gestehen, was erst mit der lichterloh auflammenden Liebe Bedeutung und Schrecken als Hindernis gewann, als unüberschreitbare Grenze zwischen uns. Diese Grenze hat immer bestanden. Niemals hätte ich Ihre Frau werden können. Nicht so, Marja Gavrilowna. Es wirkt auf mich am erschütterndsten, dass Sie einer so großen Liebe fähig waren und dieser großen Liebe heute noch die Treue bewahren. Aber nehmen Sie mir, wenn ich schon auf alles verzichten muss, nicht den letzten Trost, dass Sie die meine geworden wären, wenn ich ein Anrecht darauf hätte. Wenn ich Ihnen nicht das Geständnis machen müsste, dass ich schon verheiratet bin. Sind damit Ihre Eröffnungen erschöpft, Herr Hauptmann? Oder haben Sie noch mehr Geheimnisse zu lüften? Ich bin verheiratet. Seit mehr als 3 Jahren. Sie haben völlig recht, wenn Sie empört sind über mich, aber ich weiß nicht einmal, wer meine Frau ist. Ich kenne sie nicht. Ich habe keine Ahnung, wo sie lebt. Bestimmt werde ich sie in meinem Leben nie wiedersehen. Trotzdem, ich bin verheiratet. Haben Sie diese grausamen Witze im Krieg gelernt, Herr Hauptmann? Finden Sie es sehr geschmackvoll, sich in dieser Form von mir zurückzuziehen? Lassen Sie mich zuerst erzählen und stellen Sie Ihr Urteil bis dahin zurück, Marja Gavrilowna. Es gibt sonderbare Situationen im Leben. Sonderbarer, als Menschen sie ersinnen können. Erzählen Sie, bitte, erzählen Sie. Ich werde später, ich müsste Ihnen viel Seltsameres erzählen, aber erzählen Sie bitte Ihre Geschichte. Ich werde mich bemühen, Sie zu glauben. Denn vielleicht verstehe ich Sie viel besser als irgendjemand sonst. Das war zu Beginn des Jahres 1812. Ich war unterwegs durch Halbrussland nach Wilna, wo mein Regiment lag. Auf der viertletzten Poststation, gerade als meine Pferde gewechselt wurden und die Leute viel zu lang herumtrödelten, schlug das Wetter plötzlich um. Wir haben Schneesturm, euer Hochwohlgeboren. Ein Schneesturm wie schon lange nicht mehr. Ach was? Noch ein Wodka und dann hinaus ins Vergnügen. Es ist mir unmöglich, bei diesem fürchterlichen Sturm zu fahren. Hä? Nie Soldat gewesen, Postmeister. Hm? Angst vor diesem läppischen Sausewind. Nie erfahren, was geschieht, wenn ein Soldat verspätet einpassiert. Noch ein Wodka und dann... Ich bitte euer Hochwohlgeboren, doch für die paar Nachtstunden noch hier Aufenthalt zu nehmen. Unsinn. Jetzt bin ich ordentlich warm von innen her. Jetzt los, wir fahren... wo die Verliebte brennen und die Leute nach uns gerufen haben. Brrr. 4 Stunden über die Zeit. Wir stehen und hocken da herum in der schweinemäßigen Finsternis und der Kälte und sie lassen uns erfrieren. Und was ist denn los? Ein Unglück passiert? Allerhand Zumutung. Wir haben den weiteren Weg und sind pünktlich und Sie mit Ihren 25 Minuten Weg kommen erst jetzt. Was heißt erst jetzt? Mut angetrunken, ne? Und wir durften der Braut Zuspruch leisten, ihr tröstend einreden, dass sie sicherlich irgendwann kommen werden. Wir haben sie mit Decken und Mänteln gerade noch am Leben erhalten. Sie ist in der Kirche. Sie lebt noch, aber sie ist ohnmächtig. Darf ich fragen? Fragen Sie fürs Erste den Popen, wie viel er mehr verlangt für das Warten die ganze Nacht lang. Das wird eine teure Hochzeit. Gar nicht eingerechnet, was hinterher kommt. Eben waren wir drauf und dran, zurückzufahren. Los, jetzt gehen wir herein. So, in der Kirche ist es wenigstens um so viel wärmer, als die paar Kerzen ausmachen. Und unter so angenehmen Umständen haben wir Stunden um Stunden auf Sie gewartet. Obacht ihr nicht stolpern. Und muss die Nase schon ganz am Boden halten. Und selbst dann sieht man noch kaum etwas. Endlich, gnädiger Herr. Wie? Gott sei Dank, dass Sie da sind. Wie wir uns geängstigt haben. Da sehen Sie bloß. Die Braut ist vom Betschemel gesunken. So etwas Armes. Arm ist gar kein Wort mehr für so viel Angst und Sorge und Frieren. Wünschen Sie, dass ich nun beginne? Was? Die Traumzeremonie. Traum? Ihr wisst um den heiligen Ernst dieser Stunde. Schön. Ein liebenswertes Geschöpf. Tretet vor, ihr Brautleute, um unter dem Segen des allmächtigen Gottes und seiner Kirche den Bund fürs Leben zu schließen, den nichts und niemand als der Tod je wieder trennen kann. Was da geschah und getan wurde, war im Huschen dunkler Schatten so gespenstisch, wie es eben nur in einer Kirche möglich ist, in der armselige zwei Kerzen brennen. Wie unter einem Bann trat ich vor bis an den Altar, das Mädchen stützend, das nicht allein zu gehen vermochte. Als der Pope uns die Hände ineinander legte, waren die Hände des Mädchens eiskalt. Und dieses fremde Mädchen war nun meine Frau. Sie kennen die Hochzeitsbräuche, Marja Gavrilowna. Und nun küsset euch. Ja. Ja. Küssen Sie sich doch endlich. Als nun das Mädchen, meine Frau, mir langsam das bleiche Gesicht zuwandte, ein wunderschönes Gesicht. Als ich mich behutsam anschickte, sie zu küssen und die Arme ausstreckte, meine Hände auf ihre Schultern zu legen, da schrie sie auf. Er ist es gar nicht! Er ist es nicht! Er ist es nicht, hat sie geschrien. Sie hat den Namen dessen geschrien, den sie meinte mit ihrer Liebe. Aber ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Bei dem Schrei sank sie auch schon besinnungslos vom Betschemel. Alles bemühte sich wirr durcheinander um die Bewusstlose. Ich aber wurde in diesem Augenblick so nüchtern, dass ich bis in ein eisiges Frieren der Seele hinein begriff, was ich da getan hatte. Ich war verheiratet. Ich bin verheiratet, Marja Gavrilowna. Weiter. Weiter. Ich nützte die Verwirrung, an der ich selbst unverzeihbare Schuld trug, um schleunigst aus der Kirche zu kommen. Als ich aus dem Halbdunkel in die Finsternis hinaustorkelte, stieß ich mir den Kopf an einen Balken. Ich fluchte wie ein Heide, rief den Kutscher heran, sprang auf den Schlitten und stieß dem Burschen einmal ums andermal in den Rücken. Fahr zu, Kerl! Schau, dass wir so schnell wie möglich wegkommen aus diesem Dorf und der ganzen Gegend. Es geschah, glaube ich, aus Beschämung über das, was ich getan hatte. Wie ist das nun, Aljoscha Fjodorowitsch? Gilt eine solche Eheschließung oder gilt sie nicht? Bei jedem Rapport, wann immer ich über mich Auskunft geben musste, habe ich mich als unverheiratet bezeichnet. Unverheiratet, ja. Als ich in Ihr Haus kam, Marja Gavrilowna, als ich glaubte, ahnen zu dürfen, ich sei Ihnen doch ein ganz klein wenig mehr als andere Männer, spürte ich plötzlich die bisher unbeachtete Fessel. Denn wie auch die Ehe zustande gekommen sein mag, wenn sie vor Gott geschlossen ist, bleibt sie für uns Menschen unlöslich. Wie der Mann hieß, nachdem das Mädchen schrie, ist ihnen entfallen, Aljoscha Fjodorowitsch. Wie das Dorf hieß, haben sie auch nicht mehr in Erinnerung. Wie das Dorf hieß, nein. Sollte es Schadrino geheißen haben. Schadrino. Sollte das Dorf Schadrino geheißen haben, so müsste das Mädchen nach Wladimir Nikolajewitsch gerufen haben. Um Gottes Willen, Marja Gavrilowna. Wladimir Nikolajewitsch, dessen Name hier auf den Notenblättern steht, auf dem Vorsatzpapier dieser Bücher, auf der Urkunde zum Georgsorden, den auch Sie tragen, auf der Nachricht aus dem Lazarett in Moskau. Ich habe wohl sehr laut geschrien, als ich den Irrtum begriff. Ich selbst weiß es ja nicht, weil ich aus diesem Schrei erst heute, eben jetzt, erwacht bin. Der sonderbare Scherz, wenn wir es so nennen wollen, war nun einmal schwer zu ertragen. Wladimir Nikolajewitsch ist daran gestorben. Marsha, auf den Knien bitte ich dich, verzeih. Was denn verzeihen, was denn bitten? Du bist mein Mann, Aljoscha. Du hast Gott zum Scherz die Hände gereicht, er solle sie mit den meinen verbinden. Gott in seinem Ernst, der mich meine ganze Jugend lang erschreckt hat, ist auf den Scherz eingegangen. Sieh zu, wie wir es mit unserer Liebe halten werden. Du wirst es nicht leicht haben, so sehr ich dich liebe. Denn mehr als 3 Jahre lang habe ich jede Stunde des Tages und der Nacht mit einem anderen verbracht. Gott sei unserer Liebe gnädig. Wir brachten Der Schneesturm von Alexander Sergejewitsch Puschkin. Bearbeitung Josef Martin Bauer. Es sprachen Gutsbesitzer Gavrilo Gavrilowitsch Resmanow, Friedrich Domin. Petrovna Praskovia, seine Frau, Eva Feitel. Maria Gavrilowna, Elfriede Kuzmani. Wladimir Nikolajewitsch, Peter Ahrens. Burmin, Peter Lühr. In weiteren Rollen Ernst Ginsberg, Ernst Schlott, Mila Kopp, Fred Kallmann, Fritz Rasp, Walter Holten, Walter Hilbring, Hans Kitschorer, Hans Stein, Elinor Jensen, Ingeborg Hoffmann, Arno Schrade. Komposition Wilhelm Kerstin. Regie Walter Ohm. Produktion Bayerischer Rundfunk 1959.